Zum Tag der Sonne gab der iranische Verlag Hadian am 20. März das unvergängliche klassische Werk von Genossen Kim Jong-un Verhelfen wir der großen Idee Kim Jong-ils über die Songun-Revolution und seinen diesbezüglichen großen Verdiensten zur ewigen Ausstrahlung in Broschüre heraus.